Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Mit euch wie immer, euer Ruben Vagabond. Und heute stelle ich euch mal ausnahmsweise keine Gruppe vor, sondern ich will ein bisschen über meine Ausstellung reden. Denn für die, die das mitgehört haben, also die letzten Sendungen, ich habe eine Ausstellung vorbereitet und zwar in der Galerie, die Roman Petrovic heißt. Und den Namen verdankt sie einem sehr großen Künstler hier aus der Gegend, also sehr bekannt in der Balkanregion. Und die Ausstellung war ein super Erfolg. Die Eröffnung fand am 11. statt, um 19 Uhr. Es kamen so viele Leute, ich war wirklich erstaunt. Und nicht nur, dass viele Leute kamen, normalerweise, wenn ein junger Künstler ausstellt, dann meldet sich eine Zeitung und vielleicht kommt ein Fernsehteam oder so vorbei. Ich weiß aber nicht wieso, oder ich ahne es, denn ich habe ein paar Freunde, die Kameramänner sind und einer, der bei der Zeitung arbeitet. Auf jeden Fall wurde ich von fast allen Zeitungen hier aus Sarajevo angeschrieben, angesprochen und angerufen. Genauso mit dem Fernsehen. Also ich war die ganze Woche in irgendwelchen Fernsehsendungen unterwegs. Und das war eine komische Erfahrung. Ich war zwar schon beim Fernsehen, aber nicht bei so vielen verschiedenen Fernsehsendern. Und ich dachte, da geht's immer, also es ist immer das Gleiche. Aber wie ich feststellen konnte, ist es nicht. Bei der Einsendung, da gab es irgendwie so 300 Reflektoren, die mich nicht nur geblendet haben, ich habe den Menschen gegenüber von mir nicht mal sehen können. Das war wie so beim Verhör. So, was wollten Sie mit dieser Ausstellung sagen und sowas? Also das war ganz lustig. Bei einer anderen Sendung, da kam ich mir ein bisschen so wie im Dunkeln vor und dachte so, Leute, habt ihr vergessen, das Licht einzuschalten? Was gut ist, alle haben richtig gute Fragen gestellt und normalerweise bekommt man ja die Fragen vorher, damit man sich was überlegen kann. Hier war das aber nicht der Fall, da ich immer kurz vor der Sendung ankam und da die Sendungen parallel liefen, also lief ich zwischen einem und dem anderen Studio hin und her. Ich setzte mich hin und dann, so, wir sind online, so, also nicht online, aber wie sagt man das, wir sind on air, also im Äther. Los geht's und dann fängt die an schon Fragen zu stellen und ich da halb geschwitzt, voll geschwitzt, was weiß ich, wie das deutsche Wort dafür ist, auf die Fragen einzugehen, aber die Fragen waren schon gut, denn ich will ja mal ganz kurz, wie gesagt, ich will ja über die Ausstellung reden, ich werde auch sehr viele Fotos ins Internet stellen und die Ausstellung ist eigentlich eine von insgesamt 27, also es sollten am Ende 27 sein, beziehungsweise 28. Die 28. Ausstellung wird das Resümee sein. Es geht um einen Zyklus. Und zwar, ich mache Mandalas, also Sandzeichnungen, für die nicht wissen, was eine Mandala ist. Zwar nicht wie die Buddhisten, denn meine Formen sind Teppiche. Ich mache bosnische Teppiche. Und ich habe bisher 10 gemacht, das war also der 10. Die meisten habe ich übrigens in Frankreich gemacht. Und die Idee dahinter ist, dass unser Leben hier in Bosnien eigentlich eine ungewollte Mandala ist. Und so heißt auch der Zyklus. Und wieso ungewollt? Also erstmal kurz auf das Mandala-Dasein zurückzugehen. Also eine Mandala wird erschaffen, um zerstört zu werden. Es dient quasi als Meditation oder man könnte sogar sagen als Gebetsritual. Denn die Mönche, die Buddhisten, die diese Mandalas machen, die machen die ja, um sie später zu zerstören. Und damit werden sie ihres Daseins auf der Erde bewusst, beziehungsweise ihrer Vergänglichkeit. Und hier in Bosnien ist es ähnlich. Alles, was wir aufbauen, haben wir so im Hinterkopf, ja, vielleicht gibt's bald wieder Krieg, denn irgendwie gibt's ja alle 50 bis 60 Jahre einen Krieg. Und ist unser Leben also hier quasi eine ungewollte Mandala? Und das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Ich mache also bosnische Teppichs, weil Bosnien sehr bekannt war für ihre Teppichherstellung. Und leider heute nicht mehr. Und also das Symbol Bosniens zusammengefügt mit dem Symbol für die Vergänglichkeit. Und ich mache also diese, um sie zu zerstören. Und ich habe sehr, sehr viele Kommentare bekommen, denn ich habe ja auch ein Buch der, also was habt ihr empfunden und sowas, also Buch der Eindrücke gehabt. Das haben das hat kaum ein Künstler hier. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier gibt es hauptsächlich keine Bücher der Eindrücke. Ich habe eins aber. Und ich nehme es immer wieder zwischen allen Ausstellungen. Und die Eindrücke sind ähnlich, sehr positiv. Es gibt sehr, sehr wenige Kritiken, was ja nichts heißen muss. Vielleicht die Leute, die kritisieren wollen, sagen, wenn man nichts Gutes über was sagen kann, soll man nichts sagen. Naja, ich bin nicht wirklich dafür, denn man sollte auch kritisieren. Auf jeden Fall, ich fand die Eindrücke sehr positiv. Und wie gesagt, es sind sehr oft ähnliche Eindrücke. Und zwar fragen mich die Leute, tut es dir nicht leid? Denn also ihr werdet ja das Foto auf der Seite sehen. Also wir sind immer drei Leute, die das bauen, denn hier in Bosnien gibt es ja drei Nationen, die zusammenkommen. Also es gibt dann auch noch die Minderheiten, aber es gibt drei große Nationen, also die Katholiken, die Orthodoxen und die Muslime, die was zusammen erschaffen. Und ich zerstöre das dann in einem Performance-Akt am Ende der Ausstellung. Und also wir haben 7 Stunden diese letzte Mandala gemacht und ich habe nicht mal 8 Minuten gebraucht, um sie langsam mit einem Pinsel zu zerstören. Und das ist leider immer so im Leben. Eine Brücke bauen wir monatelang und die Zerstörung derselben Brücke können wir in ein paar Sekunden durchführen. Leider. Naja, auf jeden Fall ist das, also das, was ich gemacht habe, was ich zerstört habe und es geht weiter. Ich behalte jede Mandala, also die zerstörten, behalte ich in quasi Urnen mit dem Datum und dem Platz, wo sie zerstört wurden. Und die Idee ist, dass am 28., also an der 28., während der 28. Ausstellung, will ich die ganzen Urnen ausstellen, ich will die ganzen Fotos ausstellen, wirklich alle, denn ich mache ungefähr 200-300 Fotos pro Ausstellung. Ich will die Filme der Zerstörung aufstellen und die 27. Mandala, die wird eine ganz kleine geometrische sein, wie eine echte. Und die werde ich zerstören und die werde ich dann mit der Lupe Korn für Korn, also Sandkörnchen für Sandkörnchen auseinanderfügen und wieder zusammenbauen und in einem Epoxy Filme einlegen, also quasi konservieren für die Ewigkeit. Und das wird dann ausgestellt und dafür werde ich eine super große Galerie brauchen. Doch dafür habe ich ja noch ein paar Jahre. Und dann, wenn das Ganze fertig ist, werde ich es versuchen zu verkaufen an irgendeine große Galerie, so wie das Centre Pompidou vielleicht. Naja, man darf ja träumen. Also die Ausstellung war ein super Erfolg. Sehr viele Eindrücke. Sehr vieles, also sehr positive Sachen. Mein Cocktail bei der Eröffnung war übrigens spitze. Und obwohl mich mein Sponsor in der letzten Sekunde hängen ließ, hatte ich doch diesen Herrn gefunden, der das Catering gemacht hat. Und zwar für, also das waren wie so 40 € oder so. Das war wirklich nicht viel. Und also ich habe die Getränke gekauft und der kam dann mit den ganzen Gläsern, mit den Kellnern und alles. Und das war super. Also wirklich. Dankeschön, lieber. Also ich kann mich auch beim, was weiß ich, bei der universellen Macht bedanken, denn das hat wirklich 5 vor 12 alles geklappt. Gut, mein Handy klingelt. Das war's dann von mir. Bis bald, euer Ruben Vagabund.